Sechster Kreis. Die Umwelt ist eine industrielle Herausforderung. Die Ökologie ist die Entdeckung des Jahres. Nach 30 Jahren, in denen man sie den Grünen überließ, am Sonntag genüsslich darüber lachte, um am Montag wieder einen betroffenen Ausdruck anzunehmen. Und jetzt holt sie uns ein. Wie ein Sommerhit erobert sie die Frequenzen, weil es im Dezember 20 Grad warm ist. Ein Viertel der Fischarten ist aus den Ozeanen verschwunden. Der Rest hat nicht mehr lange. Vogelgrippe-Alarm. Es wird versprochen, Zugvögel zu Hunderttausenden abzuknallen. In der Muttermilch ist die Quecksilberquote 10-mal höher als die in der Kuhmilch zugelassene. Und diese Lippen, die anschwellen, wenn ich in den Apfel beiße, er kam doch vom Markt. Die einfachsten Gesten sind giftig geworden. Man stirbt mit 35 Jahren an einer langen Krankheit, die man verwalten wird, wie man den ganzen Rest verwaltet hat. Man hätte die Schlussfolgerungen ziehen sollen, bevor sie uns hierher bringen, zum Gebäude B der Notfallstation. Geben wir es zu. Diese ganze Katastrophe, mit der man uns so laut unterhält, berührt uns nicht. Zumindest nicht, bevor sie uns mit einer ihrer vorhersehbaren Konsequenzen schlägt. Sie betrifft uns vielleicht, aber sie berührt uns nicht. Und das gerade ist die Katastrophe. Es gibt keine Umweltkatastrophe. Jene Katastrophe ist die Umwelt. Die Umwelt ist das, was dem Menschen bleibt, wenn er alles verloren hat. Jene, die einen Stadtteil, eine Straße, ein Tal, einen Krieg, eine Werkstatt bewohnen, haben keine Umwelt. Sie bewegen sich in einer Welt, bevölkert von Anwesenheiten, Gefahren, Freunden, Feinden, Punkten des Lebens und Punkten des Todes, von allerlei Wesen. Diese Welt hat ihre Konsistenz, die variiert mit der Intensität und der Qualität der Verbindungen, die uns an all diese Wesen bindet, an all diese Orte. Wir, Kinder der endgültigen Enteignung, Verbannte der letzten Stunde, wir, die in Betonwürfeln auf die Welt kommen, Obst in den Supermärkten pflücken und im Fernsehen das Echo der Welt belauern. Wir sind die Einzigen, die eine Umwelt haben. Wir sind die Einzigen, die unserer eigenen Vernichtung zusehen, als ginge es um einen simplen Stimmungswechsel. Die sich über die letzten Fortschritte des Desasters empören und mit Geduld seine Enzyklopädie zusammenstellen. Was sich als Umwelt herauskristallisiert, ist ein Verhältnis zur Welt, das auf Verwaltung, also auf Fremdheit aufbaut. Ein Verhältnis zur Welt, in dem wir nicht mehr ebenso gut aus dem Rascheln der Bäume, dem Frittiergeruch der Gebäude, dem Rieseln des Wassers, dem Getöse des Schulunterrichts oder der Schwüle der Sommerabende bestehen. Ein Verhältnis zur Welt, in dem es mich und meine Umwelt gibt, die mich umgibt, ohne mich jemals auszumachen. Wir sind zu Nachbarn in einer planetaren Wohnungseigentümerversammlung geworden. Man kann sich kaum eine wahrhaftigere Hölle vorstellen. Kein materielles Milieu hat jemals den Namen Umwelt verdient, heute vielleicht mit Ausnahme der Metropole. Die digitalisierte Stimme des Ansagers, das Kreischen der Straßenbahn des 21. Jahrhunderts, das bläuliche Licht der Straßenlaternen in der Form riesiger Streichhölzer, Fußgänger in Verkleidung gescheiterter Models, stiller Schwenk einer Videoüberwachungskamera, klares Klappern der Schranken in der Metrostation, Supermarktkassen, Stechuhren, elektronische Internetcafé-Stimmung, der Überfluss an Plasmabildschirmen, Schnellstraßen und Latex. Niemals war ein Bühnenbild ohne die es durchquerenden Seelen ausgekommen. Kein Milieu war je automatischer. Kein Kontext war je gleichgültiger und verlangte dafür, um darin zu überleben, eine gleichmäßige Gleichgültigkeit zurück. Die Umwelt ist schließlich nichts anderes als das, das eigenartige Verhältnis zur Welt, das sich auf alles projiziert, das wir entgleitet. Die Situation ist folgende. Man hat sich unserer Eltern bedient, um diese Welt zu zerstören. Nun möchte man uns an ihrem Wiederaufbau arbeiten lassen, und der soll noch dazu profitabel sein. Die morbide Erregung, die Journalisten und Werbemanager bei jedem neuen Beweis für die Klimaerwärmung erfasst, enthüllt das eiserne Lächeln des neuen grünen Kapitalismus. Jenes, der sich seit den 1970ern ankündigte, auf den man wartete und der nicht kam. Eh bien, le voilà. Die Ökologie, das ist er. Die alternativen Lösungen, das ist er. Das Heil des Planeten, das ist er immer noch. Kein Zweifel, grün liegt in der Luft. Die Umwelt wird das Drehmoment der politischen Ökonomie des 21. Jahrhunderts sein. Auf jeden Schub Katastrophismus folgt eine Salve industrieller Lösungen. Der Erfinder der Wasserstoffbombe, Edward Teller, schlägt vor, Millionen Tonnen Metallstaub in die Stratosphäre zu zerstreuen, um die Klimaerwärmung zu stoppen. Die NASA, frustriert, weil sie ihre großartige Idee eines Antiraketenabwehrschildes im Museum der Fantasien des Kalten Krieges verstauen musste, verspricht die Errichtung eines riesigen Spiegels jenseits der Mondumlaufbahn, der uns vor den tödlichen Sonnenstrahlen schützen soll. Eine andere Zukunftsvision. Eine motorisierte Menschheit, die von Sao Paulo nach Stockholm mit Bioethanol fährt. Ein Traum der Getreidehersteller aus der Boos. Welcher alles in allem nichts anderes als die Umwandlung sämtlichen Ackerlandes des Planeten in Soja- und Zuckerrübenfelder voraussetzt. Beim Durchblättern der Seiten der Hochglanzmagazine koexistieren ökologische Autos, saubere Energie, Environmental Consulting ohne Schwierigkeit mit der neuesten Chanel-Werbung. Es heißt, dass die Umwelt das unvergleichliche Verdienst hat, das erste globale Problem zu sein, das sich der Menschheit stellt. Ein globales Problem, also ein Problem, wofür nur diejenigen die Lösung haben können, die global organisiert sind. Und diese, die kennen wir. Es sind dies die Gruppen, die seit fast einem Jahrhundert die Avantgarde des Desasters sind und fest entschlossen, dies zu bleiben. Zum minimalen Preis eines Logowechsels. Dass EDF die Unverschämtheit hat, unser Atomprogramm als neue Lösung für die weltweite Energiekrise wieder aufzutischen, sagt genug darüber, wie sehr die neuen Lösungen den alten Problemen ähneln. Von den Büros der Staatssekretäre zu den Hinterzimmern der alternativen Cafés wird die Besorgnis in den gleichen Worten geäußert, die eigentlich dieselben wie immer sind. Es geht darum, zu mobilisieren. Nicht für den Wiederaufbau wie nach dem Krieg, nicht für die Äthiopier wie in den 1980er Jahren, nicht für den Arbeitsplatz wie in den 1990ern. Nein, diesmal ist es für die Umwelt. Sie dankt es euch so sehr. Al Gore, die Ökologie à la Hulot und die Wachstumsrücknahme stellen sich an die Seite der ewigen großen Seelen der Republik, um ihre Rolle der Wiederbelebung des Volkes der kleinen Leute und des wohlbekannten Idealismus der Jugend zu spielen. Indem sie ihre Fahne der freiwilligen Selbstbeschränkung schwenken, arbeiten sie freiwillig und konform zum kommenden ökologischen Ausnahmezustand. Die runde und klebrige Masse ihrer Schuld fällt auf unsere müden Schultern und möchte uns noch dazu antreiben, unseren Garten zu bepflanzen, unseren Abfall zu trennen, die Reste des makabren Festmahls, in dem und für das wir aufgepäppelt wurden, biologisch zu kompostieren. Den Ausstieg aus der Atomenergie, den CO2-Überschuss in der Atmosphäre, den Gletscherschwund, die Orkane, die Epidemien, die weltweite Überbevölkerung, die Bodenerosion, das massive Verschwinden der lebenden Spezies verwalten. Dies wird unsere Bürde sein. Es liegt an jedem Einzelnen, sein Verhalten zu ändern, sagen sie, wenn wir unser schönes Zivilisationsmodell retten wollen. Es muss wenig konsumiert werden, um noch konsumieren zu können. Biologisch produzieren, um noch produzieren zu können. Sich selbst zwingen, um noch zwingen zu können. Und so mag die Logik einer Welt überleben, indem sie sich den Anschein eines historischen Bruchs gibt. So möchte man uns davon überzeugen, uns an den vorrückenden industriellen Herausforderungen dieses Jahrhunderts zu beteiligen. Bekloppt wie wir sind, wären wir bereit, in die Arme derer zu springen, welche die Verwüstung angeführt haben, damit sie uns da rausholen. Die Ökologie ist nicht nur die Logik der totalen Ökonomie, sie ist auch die neue Moral des Kapitals. Der interne Krisenzustand des Systems und die Unerbittlichkeit der sich abspielenden Selektionen sind so hart, dass erneut ein Kriterium benötigt wird, um in dessen Namen ein solches Aussortieren durchführen zu können. Die Idee der Tugend war durch die Epochen nie etwas anderes als die Erfindung der Liederlichkeit. Ohne die Ökologie könnte die gegenwärtige Existenz zweier Ernährungsstränge nicht gerechtfertigt werden. Der eine gesund und biologisch für die Reichen und ihre Kinder, der andere bekanntlich schädlich für den Böbel und ihre zur Fettleibigkeit verdammten Sprösslinge. Die planetare Hyperbourgeoisie könnte ihren Lebensstil nicht als respektabel gelten lassen, wären nicht ihre letzten Launen nicht aufs Strengste umweltfreundlich. Nichts hätte ohne die Ökologie noch genug Autorität, jeden Einspruch gegen den immensen Fortschritt der Kontrolle zum Schweigen zu bringen. Nachvollziehbarkeit, Transparenz, Zertifizierung, Ökosteuern, Umweltexzellenzinitiativen der Regionen und Wasserqualitätspolizei sind die Vorzeichen des sich ankündigenden ökologischen Ausnahmezustands. Alles ist einer Macht erlaubt, die im Namen der Natur, der Gesundheit und des Wohlbefindens agiert. Wenn einmal die neue Wirtschafts- und Verhaltenskultur zu den Sitten gehören wird, werden die Zwangsmaßnahmen ohne Zweifel von alleine greifen. Es bedarf der ganzen lächerlichen Dreistigkeit eines Abenteurers der Fernsehstudios, um eine derart einfrierende Perspektive zu verfechten, uns gleichzeitig dazu aufzufordern, genügend Planetenschmerz aufzuweisen, um uns zu mobilisieren und ausreichend betäubt zu bleiben und um alledem zurückhaltend und zivilisiert zuzusehen. Der neue Bio-Asketismus ist die Selbstkontrolle, die von allen verlangt wird, um über die Rettungsoperation zu verhandeln, in die sich das System selbst getrieben hat. Im Namen der Ökologie wird man nun den Gürtel enger schnallen müssen, wie gestern im Namen der Wirtschaft. Natürlich könnten sich die Straßen in Radwege verwandeln, wir könnten sogar in unseren Breitengraden mit einem garantierten Grundeinkommen beehrt werden, aber nur zum Preis einer vollkommen therapeutischen Existenz. Wer behauptet, dass die verallgemeinerte Selbstkontrolle uns das Erleiden einer Umweltdiktatur ersparen wird, lügt. Das eine wird das andere in die Wege leiten und wir werden beides kriegen. Solange es den Menschen und die Umwelt geben wird, wird die Polizei zwischen ihnen stehen. In den Diskursen der Umweltschützer gilt es, alles umzustürzen. Da, wo sie von Katastrophen reden, um die Entgleisungen des gegenwärtigen Regimes der Verwaltung von Wesen und Dingen zu beschreiben, sehen wir nichts als die Katastrophe eines perfekten Funktionierens. Die größte bis heute erlebte Hungersnot in den Tropen 1876 bis 1879 fällt mit einer weltweiten Dürre, aber vor allem mit dem Höhepunkt der Kolonialisierung zusammen. Die Zerstörung der bäuerlichen Welten und der Praktiken der Subsistenz hatte die Mittel zur Bekämpfung der Not verschwinden lassen. Mehr als der Wassermangel waren es die Auswirkungen der sich in vollem Aufschwung befindlichen kolonialen Wirtschaft, welche die gesamte tropische Zone mit ausgehungerten Leichen bedeckte. Was sich allerorts als Umweltkatastrophe präsentiert, hat nie aufgehört, in erster Linie Ausdruck eines verheerenden Verhältnisses der Welt zu sein. Nichts zu bewohnen macht uns verwundbar bei der geringsten Erschütterung des Systems, bei der geringsten klimatischen Zufälligkeit. Als der vergangene Tsunami nahte und die Touristen weiter in den Wellen herumtollten, flüchteten die Jäger und Sammler der Insel, den Vögeln folgend, eilig von den Küsten. Das gegenwärtige Paradox der Ökologie ist es, dass sie unter dem Vorwand, die Erde zu retten, lediglich das Fundament dessen rettet, was aus ihr dieses verödete Gestirn gemacht hat. Die Regelmäßigkeit des globalen Funktionierens verdeckt in normalen Zeiten unseren wahrhaft katastrophalen Zustand der Enteignung. Was Katastrophe genannt wird, ist nichts als die notgedrungene Aufhebung dieses Zustands, einer der wenigen Momente, in dem wir ein wenig Anwesenheit in dieser Welt zurückgewinnen. Auf dass wir früher als erwartet an die Grenzen der Erdölreserven gelangen, auf dass die internationalen Ströme, die das Tempo der Metropole aufrechterhalten, unterbrochen werden, auf dass wir großer sozialer Unordnung entgegengehen, dass die Verwilderung der Bevölkerungen, die planetare Bedrohung, das Ende der Zivilisation geschehe. Irgendein Kontrollverlust ist jedem Krisenverwaltungsszenario vorzuziehen. Die besten Tipps sind von nun an nicht bei den Experten für nachhaltige Entwicklung zu suchen. In den Funktionsstörungen, den Kurzschlüssen des Systems, erscheinen die Elemente logischer Antworten auf das, was aufhören könnte, ein Problem zu sein. Die einzigen Länder unter den Unterzeichnern des Kyoto-Protokolls, die ihren Verpflichtungen unfreiwillig gerecht werden, sind die Ukraine und Rumänien. Erratet warum? Das im weltweiten Vergleich am weitesten fortgeschrittene Experimentieren in Sachen biologische Landwirtschaft findet seit 1989 auf Kuba statt. Erratet warum? Entlang der afrikanischen Pisten und nicht woanders hat die Automechanik den Rang einer Volkskunst erreicht. Erratet wie? Was die Krise wünschenswert macht, ist, dass die Umwelt in ihr aufhört, Umwelt zu sein. Wir sind im Begriff, einen Kontakt wieder zu knüpfen, auch wenn er fatal ist, mit dem, was da ist, die Rhythmen der Realität wiederzufinden. Was uns umgibt, ist nicht mehr die Landschaft, Panorama, Schauplatz, sondern was es zu bewohnen gilt, womit wir uns abfinden sollen und wovon wir lernen können. Wir werden uns nicht von denen berauben lassen, die sie verursacht haben, die möglichen Inhalte der Katastrophe. Während sich die Verwalter platonisch fragen, wie das Tempo gedrosselt werden kann, ohne alles zu zertrümmern, sehen wir keine realistischere Option, als so früh wie möglich alles zu zertrümmern, bis es soweit ist, jeden Zusammenbruch des Systems auszunutzen, um an Stärke zu gewinnen. Einige Tage, nachdem New Orleans vom Hurrikan Katrina heimgesucht wurde, in dieser apokalyptischen Atmosphäre reorganisiert sich hier und dort ein Leben. Vor der Untätigkeit der Behörden, die eher mit der Reinigung des Touristenviertels Carré Français und dem Schutz der Geschäfte beschäftigt waren, als den armen Stadtbewohnern Hilfe zu leisten, erwachten vergessene Formen zu neuem Leben. Trotz den manchmal energischen Versuchen, die Zone zu evakuieren, trotz der von White Supremacist-Milizen bei diesem Anlass eröffneten Negerjagd, wollten viele das Gebiet nicht verlassen. Für diejenigen, die sich weigerten, als Umweltflüchtlinge in alle Ecken des Landes deportiert zu werden, und für diejenigen von überall her, die sich nach dem Aufruf eines ehemaligen Black Panther entschieden, sich ihnen solidarisch anzuschließen, tauchte die Offenkundigkeit der Selbstorganisierung wieder auf. Innerhalb weniger Wochen wurde die Common Ground Clinic auf die Beine gestellt. Dieses waschechte Landkrankenhaus bietet vom ersten Tage an, dank dem unaufhörlichen Strom von Freiwilligen, immer effizientere, kostenlose Pflege an. Seit nun einem Jahr bildet die Klinik die Basis eines tagtäglichen Widerstands gegen die Tabula Rasa-Aktion der Regierungsbulldozer, die darauf abzielt, den ganzen Stadtteil dem Erdboden gleichgemacht an den Immobilienmakler zu übergeben. Volksküchen, Versorgung, Straßenmedizin, wilde Beschlagnahmungen, Bau von Notunterkünften. Das von den einen und anderen im Laufe des Lebens angehäufte praktische Wissen hat seinen Ort der Entfaltung gefunden. Weit weg von den Uniformen und Sirenen. Wer die mittellose Freude in diesen Vierteln von New Orleans vor der Katastrophe gekannt hat, das Misstrauen gegenüber dem Staat, das vorher schon dort herrschte, und die massiven Praktiken des Zurechtkommens gekannt hat, wird sich nicht darüber wundern, dass all dies hier möglich gewesen ist. Wer hingegen in blutarmen und atomisierten Alltag unserer Wohnwüsten gefangen ist, wird an einer derartigen Entschlossenheit zweifeln. Nach Jahren des normalisierten Lebens an diese Gesten anzuknöpfen, ist jedoch der einzig gangbare Weg, um nicht mit dieser Welt unterzugehen, auf dass eine Zeit komme, in die wir uns verlieben.